1. Maria Magdalena kam am ersten Tag der Wache, noch vor Sonnenaufgang, zum Graben bemerkt, dass der Stein vom Eingang entfernt worden war. 2. Daraufhin lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und berichtete ihnen, dass der Herr aus dem Grab genommen worden sei und sie nicht wussten, wohin man ihn gelegt habe. 3. Petrus und der andere Jünger machten sich daraufhin auf den Weg zum Grab. 4. Beide liefen gemeinsam, wobei der andere Jünger schneller als Petrus war und somit zuerst am Grab ankam. 5. Bügt sich vor und so die Leinentücher liegen, betrat das Grab jedoch nicht. 6. Als Simon Petrus kurz darauf eintraf, betrat das Grab und so ebenfalls die Leinentücher. 7. Bemerkt, dass das Tuch, das Jesu Kopf bedeckt hat, nicht bei den Leinentüchern lag, sondern separat zusammen gefaltet in einer eigenen Stelle. 8. Daraufhin betrat auch der andere Jünger, der zuerst am Grab angekommen war, das in ihr, so die Situation und glaubte. 9. Denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, die besiegt, das von den Toten auferstehen muss. 10. Anschließend kehrten die Jünger nach Hause zurück. 11. Maria jedoch blieb weinend außerhalb des Grabs stehen. 12. Während sie weinte, bügt sie sich in das Grab und so dort zwei Engel in weißen Gewandern sitzen, einen am Kopf und einen am Fassen der Stelle, wo Jesu Leichnam gelegen hat. 13. Die Engel fragten sie, Frau, warum weinst du? Sie antwortet ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. 14. Nachdem sie dies gesagt hat, dreht sie sich um und sah Jesus dastehen, erkannte ihn jedoch nicht. 15. Jesus fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Da sie in für den Gartner hielt, erwidert sie, Herr, wenn du ihn weggetragenest, sag mir, wohin du ihn gelegtest, downward ich in holen. 16. Jesus sprach sie mit Maria, an. Daraufhin wandte sie sich im zu und sagte auf Hebräisch, Rabuni, was Meister, bedeutet. 17. Jesus sagt zu beruhe mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen. Gehör aber zu meinen Brüdern und verkünde ihnen, ich steige auf zu meinem und ihrem Vater, zu meinem und ihrem Gott. 18. Maria Magdalena ging daraufhin zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und hat mir dies gesagt. 19. Am Abend desselben ersten Wochentages, als die Türen des Raums, in dem sich die Jünger aus furcht vor den Juden versammelt hatten, verschlossen waren, erschien Jesus plötzlich in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Fried sie mit euch. 20. Nachdem dies gesagt hat, zeigte ihnen sein Hand und sein Seat. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. 21. Sagt ernüt zu ihnen, Fried sie mit euch. So why der Vater mink gesandt hat, so sende auch ich euch. 22. Nachdem dies gesprochen hat, horchte sie ihn und sagt, Empfang den Heiligen Geist. 23. Wenn jemandem die Sünden vergebt, so sind sie im Vergeben, wenn jemandem die Sünden nicht vergebt, so bleiben sie im Erhalten. 24. Thomas jedoch, einer der Zwölfjünger, auch Didymus genannt, war nicht anwesend, als Jesus erschien. 25. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Erwidert ihnen jedoch, wenn ich nicht die Nägelmail in seinen Handen sehe, meinen Finger in die Nägelmail lege und mein Hand in sein Seat, word ich niemals glauben. 26. Aktage später waren die Jünger ernüt versammelt, und Thomas war diesmal bei ihnen. Obwohl die Türen verschlossen waren, erschien Jesus wieder in ihrer Mitte und sprach, Fried sie mit euch. 27. Dann forderte Thomas auf, lege deinen Finger hierher und sei mein Hand, streck dein Hand aus und lege sie in mein Seat. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. 28. Thomas antwortet ihm daraufhin, mein Herr und mein Gott. 29. Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, glückselig sind jene, die nicht gesehen und denen geglaubt haben. 30. Jesus vollbracht vor seinen Jüngern noch viel Andersachen, die in diesem Buch nicht aufgezeichnet sind. 31. Dies jedoch Worden niedergeschrieben, damit er glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes, ist und damit er durch diesen Glauben Leben in seinem Namen erlangt.